Es neigte ein Schwanenkönig seinen Hals auf das Wasser hinab. Sein Gefieder war weiß wie am ersten Tag, rein wie Sirenenton. Und im Glitzern der Morgensonne sieht er in den Spiegel der Wellen hinein und mit brechenden Augen weiß er, das wird sein Abschied sein. Wenn ein Schwamm singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwamm singt, lauschen die Tiere. Und sie raunen sich leise zu, raunen sich leise zu. Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe stirbt. Schwanenkönig zu singen sein erstes Lied. Unter der Trauerweide, wo er sein Leben geliebt. Und er singt in den schönsten Tönen, die man je auf Erden gehört, von der Schönheit dieser Erde, die ihn unsterblich betört. Schwamm singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwamm singt, lauschen die Tiere. Und sie raunen sich leise zu, raunen sich leise zu. Es ist ein Schwanenkönig, der in Liebe stirbt. Singt der Schwanenkönig seinen ganzen letzten Tag, bis sich die Abendsonne still ins Dunkelrot flieht. Lautlos die Trauerweide senkt ihre Blätter wie Lanzen hinab, leise und leise die Töne, bis das letzte Licht im Gesang verglüht. Leise zu. Es ist ein Schwanenkönig.